Deformiert. Ja. 1, 2 und 4, hat sich gar nicht kapiert. Jeder ist zu hacke, da ist ein Loch. Stinken.